Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Philipperbrief, 4. Kapitel, Vers 4 bis 7. Freut euch im Herrn, ich betone es noch einmal, freut euch. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht, und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Gott segne dieses Wort. Freude in Christus. In dieser Bibelpassage hier, aus dem Bibeltext aus dem Philipperbrief, schreibt Paulus, der Apostel Paulus uns mehr, was es denn nun bedeutet, Freude in Christus zu haben und worauf es ankommt. Und er sagt also gleich am Anfang, wiederholt er, wie wichtig es ist, dass wir uns im Herrn freuen, also in Christus freuen. Freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal. Freut euch. Und hier ist ihm die Ermutigung, eben, dass eben die Glaubensgemeinde dort damals eben und auch wir heute durch Freude in Christus in unserer persönlichen Beziehung mit Christus wachsen und wachsen können. Und manchmal ist es so, wenn wir beten, beten wir oftmals für uns selber, für unsere eigenen Anliegen. Das ist in Ordnung, das ist richtig, denn Paulus schreibt auch, dass das so in Ordnung ist, ja, sondern wir sollen uns nicht sorgen, sondern beten um alles, was wir brauchen und Gott sagen, was wir brauchen und ihm vor allem danken. Aber ich ermutige euch, ein bisschen weiter zu gehen und zu verstehen, dass es auch Sinn macht, für andere Menschen zu beten, ja. Und Paulus hier hilft den Philippern, auf dem Weg weiter in Christus zu wachsen und im Gebet sich zu erinnern, dass es nur in und durch Jesus Christus ist, dass Gott in und durch sie wirken kann. Und dasselbe bezieht sich auch auf uns heute. Ja, also nehmt euch das zu Herzen, das ist wichtig. Also das ist nicht so ein Ding, dass man sich einfach freut, ja, alles super. Nein, es hat damit zu tun, dass unsere Herzen Jesus Christus zugewandt sind, als reuige Sünder. Und der Heilige Geist kann dann in und durch uns wirken. Und nicht nur das, was wir brauchen, Gott kann uns das geben und auch möglich machen. Gott weiß ja, was wir brauchen. Wir brauchen Nahrung, wir brauchen etwas zu essen, ein Dach über Kopf, Kleidung. Gott weiß das alles schon, aber die Einladung ist trotzdem, zu ihm zu kommen. Und wie gesagt, weiterführend für andere Menschen zu beten, man könnte auch sagen, einfach dankbar sein, wenn man aufwacht. Lieber Gott, lieber Herr Jesus, ich bin dankbar, dass ich am Leben bin, dass ich atme und dass du einen guten Plan für mich hast. Ja, unser Herrgott kann ja jeden Menschen, kann uns alle zu jeder Zeit nach Hause rufen, wenn es denn nun sein Wille ist. Und da macht es dann Sinn, einfach dankbar zu sein und auch die Dankbarkeit, uns daran zu erinnern, wie Gott in unserem Leben, ja, was er schon alles für uns getan hat. Situationen, schwierige Situationen oder wo wir in Not waren und er hat uns geholfen. Und da könnt ihr also auch so eine Art Journal, schreibt das mal auf eine Liste, Sachen wirklich auflisten. Denkt mal drüber nach. Alles das, was Gott getan hat und euer Augenmerk, also euer Herz ist dann aufgerichtet oder ausgerichtet auf das, was ihr habt, was Gott schon getan hat, wie Gott schon gesorgt hat für alles das, was wir brauchen. Und das ist erstaunlich. Wenn wir uns dann abwenden von dem, was wir nicht haben und uns dem zuwenden, was wir haben, dann kann der Heilige Geist in und durch uns weiterwirken und wir haben dann den Frieden Gottes, der hier angesprochen ist, dann und auch nur dann können wir den Frieden Gottes erfahren. Und das ist eben ein Frieden, da lade ich euch nochmal ein, geht mal ins Johannesevangelium im Kapitel 14, also Johannes, Kapitel 14, Vers 27. lese ich euch nochmal vor. Christus sagt, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Gott segne dieses Wort. Das war also aus der Lutherbibel 1984, Johannes Kapitel 14, Vers 27. Und das ist der Friede Christus, den wir in und durch und nur in und durch Christus haben. Ja, hier ist der Kontrast zwischen der Welt, der Friede oder Frieden, das ist gar kein Frieden, was die Welt verspricht, aber das, was unser Jesus Christus uns verspricht hier, da haben wir also echten und wahren Frieden. Und das ist eben die Verbindung zwischen Freude in Christus und Friede in Christus. Und da ist so viel mehr, was der Heilige Geist, was Gott dann in und durch uns alle, euch alle, alle, die wir Christus folgen, tun kann und auch tun wird, in seinem eigenen Plan und in seinem eigenen Zeitrahmen. Das ist immer wichtig zu verstehen und auch sehr individuell, ja, je nachdem, weil er von Person zu Person wirkt und sehr, sehr unterschiedlich. Und naja, das ist unsere Einladung hier, das macht uns Mut, wo wir hier die Freude in Christus haben und auch sehen, wie wir dann eben auch Friede in Christus erfahren können. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für den Bibeltext, wo wir Freude in dir haben und eben auch Frieden in Christus in dir haben und auch nur in dir. Und das macht uns Mut, auch wenn wir beten, dass wir uns erinnern, für andere Menschen zu beten, nicht nur für uns oder unsere eigenen Anliegen. Das ist auch okay, aber vor allem auch für andere Menschen zu beten und auch zu sehen, ob da Situationen sind, aktiv zu schauen, für wen wir beten können und dann auch zu beten für andere Menschen an erster Stelle zu tun und nicht uns selber. Und das ist die Einladung hier. Und dann und auch nur dann erfahren wir nicht nur Freude und haben Freude in dir, sondern eben auch Frieden in dir. Und vor allem, dass wir dankbar sind für alles das, was du getan hast, was du tust in und durch uns und vor allem, was du auch vorhast in und durch in unserem Leben als reuige Sünder, die wir zu dir kommen, unserem Jesus Christus. Und darauf kommt es an. Also Freude und Frieden in und sind auch nur in und durch dich, unserem Jesus Christus, zu finden. Und das ist das, was wir auch nur in der Bibel, in Gottes Wort finden. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus' Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.